Laut Meldungen wurden an verschiedenen Orten Südkoreas die Kämpfe gegen das Kriegsmonster der USA hart geführt. Am 27. Februar verbreitete sich die Nachricht, dass der Konzern Lotte beschloss, den Golfplatz Songju als Standort von Saad der US-Truppen in Südkorea zu liefern und mit dem südkoreanischen Verteidigungsministerium einen Vertrag über den Grundstückaustausch abgeschlossen habe. An demselben Tag hielt das Kampfkomitee gegen die Saad-Stationierung Songju vor dem Rathaus vom Kreis Songju eine Kerzenkundgebung ab. Auch vor dem Unterkreisamt Nongso in der Stadt Kimpchon und auf dem Platz vor dem Bahnhof Kimpchon fanden die Kerzenkundgebungen gegen die Saad-Stationierung statt. Das Maßnahmekomitee von Daegu und Gyeongbuk gegen die Saad-Stationierung kritisierte auf einer dringlichen Pressekonferenz den Abschluss des Vertrages über Grundstückaustausch zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Konzern Lotte und verlangte den sofortigen Stopp der widerrechtlichen und ungerechten Saad-Stationierung.